Check. Jak mi čnu lás, nemocný dvíček, pak stále v kuchni, když zůmy šili, když jsi spěně nevědojí. Spít trans, jo. Ich nur was noch vorbei so an der Online-Erben mache. Oder mit anderen Worten, willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Heute Nacht gibt's mehr oder weniger psychedelische Musik mit rückwärts abgespielten Instrumental- oder Stimmklängen. Der Klang von rückwärts abgespielten Instrumenten und Stimmen hat auch Anfang der 90er Jahre immer noch einen seltsamen, unwirklichen Effekt. Dabei hat es schon in der zweiten Hälfte der 60er Jahre eine wahre Flut von Aufnahmen mit diesem Klang gegeben. Das eben gehörte Stück mit dem Titel Bleed wurde indes 1991 veröffentlicht von einer Band, die sich Liquid Jesus nennt. Wahrscheinlich waren es wieder einmal die Beatles bzw. Mitarbeiter wie Produzent George Martin, die am Anfang dieses Rückwärtstrends standen. Zumindest sind mir keine früheren Aufnahmen mit diesem Effekt bekannt. Anfang April 1966 begannen die Beatles mit den Aufnahmen zu ihrem Album Revolver. Gleich die erste Nummer, die sie einspielten, wurde zu einem der experimentellsten Beatles-Stücke überhaupt. Tomorrow Never Knows. Dem bizarren Text mit einer Zeile aus Timothy Learys Version des tibetanischen Totenbuchs entsprach die Musik. Abgesehen von dem hypnotischen Beat gibt es Klänge von diversen Bandschleifen mit Soundeffekten, die durch die Gegend fliegen, und John Lennons Stimme wurde erstmalig durch einen Leslie-Lautsprecher mit seinem schwirrenden Klang geschickt. Ein Effekt, nach dem die Beatles richtig süchtig wurden. Außerdem gibt es in der Mitte des Songs ein Gitarrensolo, das rückwärts daherkommt. Ebenfalls ein Effekt, der von da an ein Lieblingstrick der Beatles wurde. Ein damaliger Toningenieur der Beatles erinnerte sich, sie hätten damals alles rückwärts ausprobiert, nur um zu hören, wie es klang. Die folgende Fassung von Tomorrow Never Knows ist eine frühe Version, die erst Ende der 80er Jahre zugänglich wurde. Turn off your mind, relax and float downstream. It is not dying. It is not dying. Right, Richie. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy, drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Wind inside a letterbox, they tumble blinded as they make their way across the universe. Jack. Across the Universe war eigentlich für die erste Single der Beatles im Jahr 1968 vorgesehen. Lennon selber war aber mit der Aufnahme nicht zufrieden und so wurde dann Lady Madonna mit The Inner Light veröffentlicht. Diese Version mit diversen Rückwärtsgitarren landete schließlich auf einer Wohltätigkeits-LP mit von den Beatles nicht eingeplanten Tierstimmen als zusätzlichem Effekt. Wer letztlich Ideenlieferant für das Rückwärtsabspielen von Bändern war, dazu gibt es mindestens zwei Versionen. John Lennon erzählte einmal, er habe zu Hause einfach aus Versehen ein Band mit dem 66er Song Rain verkehrtrum aufgelegt und der Effekt habe ihm gefallen. Produzent George Martin erinnert sich anders. Die rückwärts abgespielte Stimme Lennons bei dem Song Rain sei Resultat seiner Spielereien mit Tonbändern gewesen. Wie dem auch sei, der Wahn, in rückwärts abgespielten Sprachklängen auch noch geheime Botschaften zu suchen, nahm auch anlässlich einer Beatles-Platte seinen Anfang. Passend zu dem Gerücht, McCartney sei in Wirklichkeit tot, ein Double spiele nur noch seine Rolle, sollte man angeblich bei einem Song des weißen Doppelalbums Lennon rückwärts sagen hören, I buried Paul, ich habe Paul begraben. Auch in der Soundküche von Hip-Hopern werden schon mal Bänder rückwärts abgespielt oder, was wahrscheinlicher ist, die Reverse-Funktion am Sample-Keyboard benutzt. Die Disposable Heroes of Hypocrisy setzten bei ihrem 92er Song Water Pistol Man unter anderem rückwärts abgespielte Sprachklänge gerade noch hörbar ein und sorgten so für einen undefinierbar mysteriös anmutenden Musikhintergrund. In black, they all look so lonely. Contraceptives don't get you by the horn, and you can't find the key to the door in your building. But are you still willing? The responsibility becomes an afterthought when one remembers the things that they should have bought. There's no pretending that you forgot. Most everything in life has political ramifications. Even taking kids on vacation or having a simple operation. But my friend Billy told me that sometimes it takes a grown man a long time to learn just what it takes a child a night to learn. My son proved his words, water pistol man, full of ammunition, squirting out fires on a worldwide mission. But did you ever think to stop and squirt the flowers in your own backyard? Water pistol man, full of ammunition, squirting out fires on a worldwide mission. But did you ever think to stop and squirt the flowers in your own backyard? My faux pas, I never said excuse me. Were the simplest things that always confuse me. I never stop, I never look both ways. Must it always a tug of love between friends and work? Hope to learn the meaning of the word jerk before it happens to a rope round the neck. Let's build a bigger telescope so that we can see things more up close, farther away from where we really are. I was up the whole night before, reading books about places I probably never go. And those aren't good things to know about. When I feel with my heart, I know in my mind I should say with my lips, but don't. Does that make you feel upset? I should know that. The power of one man seems like a small squirt when he aims at the flames of the whole earth. But the fire starts at home. Water pistol man, full of ammunition, squirting out fires on a worldwide mission. But did you ever think to stop squirt the flowers in your own backyard? Water pistol man, full of ammunition, squirting out fires on a worldwide mission. Did you ever think to stop and squirt the flowers in your own backyard? Water pistol man, full of ammunition, squirting out fires on a worldwide mission. Did you ever think to stop and squirt the flowers in your own backyard? What a pistol man, full of ammunition, squirting out fires on a worldwide mission. But did you ever think to stop squirting the flowers in your own backyard? Überraschenderweise eröffnete 1988 Keith Richards seine ansonsten ganz und gar nicht psychedelisch angehauchte erste Solo-LP mit Rückwärts-Instrumentalklängen. Aber auf seiner letzten Platte ist ja auch das in den 60er Jahren so beliebte Cembalo wieder zu hören. Auch textlich ist die Rückwärtsidee aufgegriffen worden. In Grace Slick's Song White Rabbit spricht der weiße Ritter zum Beispiel rückwärts. In Lewis Carrolls Originalstory von Alice hinter dem Spiegel tut er das allerdings mitnichten. Möglicherweise stehen aber Erlebnisse mit gewissen wahrnehmungsverändernden Drogen hinter Grace Slick's Version. Ende der 70er Jahre war dann nicht nur das musikalische Klima etwas garstiger geworden. Trotzdem spielten Hugh Cornwell von den Stranglers und Robert Williams 1979 sehr witzig mit der Rückwärtsidee. Falsch rum, The Wrong Way Round heißt ihr Song über die widersprüchlichen Qualitäten einer Dame. Friends, also Freunde, verwandelte sie in Snerf und einige Gitarrenläufe kommen auch rückwärts daher. Der Jahrmarktschreier ist übrigens Ian Dury. Inside her face, shields the sun from her gaze. Starts at the end in a maze. Amazing, she's built the wrong way round. Wakes you up, puts you to sleep. Closes her eyes just to take a peek. Little Bo Peep follows a sheep. She always follows a sheep. Wears a big woolen jersey, makes her flesh get up and creep. She's built the wrong way round, but it's the right way for me. She's built the wrong way round, but it's the right way for me. Wears a hat outside her face, shields the sun from her gaze. Starts at the end in a maze. Amazing! She's built the wrong way around, but it's the right way for me. She's built the wrong way around, but it's the right way for me. The right way for me. Look up, look right. You never see a stranger's sight. She's over here. Never get some. Come on. Rolly, rolly, rolly, rolly, rolly. But it's the right way for me. Oh yes, oh yes, oh yes. But it's the right way for me. Yeah. Psycho Purge. Zuletzt Disco Purge, die Disco-Säuberung von der englischen Band Family Follower und ihren Freunden. 1980 erschien ihre Maxi-Single mit spielerisch naiven Miniaturen und natürlich einer Coverversion eines Syd Barrett-Songs sowie gleich zwei Versionen von Blondie's Sunday Girls. Und nun ein Ausflug in richtig psychedelische Gefilde. Yeah.

Nach den Electric Prunes und ihrem Klassiker I Had Too Much to Dream Last Night aus dem Jahr 1967 gab es eine Collage abgefahrener Kurzimpressionen. East of Eden, die einmal weit mehr zu bieten hatten als ihren Folky Jiggy Jig, begannen diese Reise mit einem Ausschnitt aus ihrer LP Snafu aus dem Jahre 1970. Reverse Line, der Rückwärtslöwe, war dann nachzuhören, 1980 von Yellow aufgenommen. Meiner Meinung nach zu Unrecht belächelt wurden immer die Experimente von Yoko Ono. Bei dem Ausschnitt aus dem Titelsong ihrer Doppel-LP Fly sang sie zu den rückwärts abgespielten Klängen einer Gitarre. Es folgten Union Carbide Productions aus Schweden, die aus ihrer Vorliebe für 60s-Rock nie einen Hehl gemacht haben. Der 13. Trip hieß das Stück von ihrer zweiten LP aus dem Jahre 1989. Der Rückwärtstrip endete da, wo er angefangen hatte, East of Eden. Habibi Baby war ebenfalls auf ihrem 70er-Album Snafu zu hören. I'm only starting, but I think it won't take too long. Maybe it's because I can see you laughing. I think you've got it wrong. Maybe I could be like Robin Hood, like an outlaw dressed all in green. Someone said, what's he gonna turn out like? Someone else said, never mind. Yeah. More than twice as old as all the cats I'd ever seen. I grew my hair and bought a suit of shiny white. It wasn't cream. I shook and shivered and danced and quivered and stood on the mountaintop. It all came from miles around and said, man, your music is really hot. Well, I knew what they meant because I was a freak. Oh, my throat was tired and worn. My pretty face just looked out of place as they poured on the scorn. I wrote on yellow paper from a man who was king. He said my boy will have some crazy scenes. There weren't any scenes at all like he was talking about. Yeah, he must have been the king of queens. Well, I could write a million songs about the things I've done. But I could never sing them, so they'd never get sung. Well, it's a law for the rich and one for the poor. And there's another one for singers. It's die young and live much longer and spend your money and sit and wonder. No one came from miles around and said, man, your music is really funky. Thank you. believe that I must tell the truth and say things as they really are. But if I told the truth and nothing but the truth, could I ever be a star? Nobody knows who's real and who's faking. Everyone's shouting out loud. It's only the glitter and shine that gets through. Where's my Robin Hood outfit? Well, I've come and I've gone before your winking eye. No one even cared enough to say goodbye. The money's good and the times you have fun and games galore. But you spend your money and you lie in bed forgotten and wonder what you did it for. No one came for miles around and said, man, who's he? No One Came vom 71er Deep Purple Album Fireball ist eigentlich ein ganz normaler Hardrock-Song. Das Rückwärtsklaviersolo rückt ihn dann aber zum guten Schluss in eine ganz andere musikalische Dimension. Recht bemerkenswert ist auch der Text, der zu Zeiten größten Ruhms von Deep Purple schon recht desillusioniert klang. Keiner weiß, wer echt ist und wer nur etwas vortäuscht. Jeder schreit laut rum. Nur Glanz und Glitter setzen sich durch. Wo sind eigentlich meine Robin Hood-Klamotten? Ich kam und verschwand, bevor du einmal blinzeln konntest. Keiner nahm je so weit Anteil, auf Wiedersehen zu sagen. Soweit Deep Purple 1971. Auf der Debüt-LP der Stone Roses von 1989 gibt es den Song Don't Stop. Er besteht zu großen Teilen aus dem Instrumental-Playback des vorhergehenden Songs der LP, nur rückwärts abgespielt. Darüber legte man geschickt noch einige Gesangs- und Instrumentalspuren richtig herum.